50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, eine neue Woche. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talkradio. Diese Woche ist hier bei uns ein bisschen kürzer wegen des Feiertages. Am Donnerstag, da findet auch keine Sendung statt, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Aber ansonsten alles beim Alten. Und beim Alten heißt auch, dass wir montags eine freie Themennacht haben. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anrufer kommt auf der Leitung 1. Das ist der Marco. Und Marco ist 37. Guten Morgen, Marco. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marco. Um was geht's bei dir? Ich muss eigentlich sagen, guten Abend, weil bei mir ist es 8 Uhr abends. Von wo rufst du an? Ich befinde mich aus New York, beziehungsweise aus, um genau zu sein, aus Jersey City. Das liegt das ganz in der Nähe von New Jersey. Das ist direkt gegenüber auf der anderen Seite. Also die, wenn man Manhattan kennt als Insel, das ist ja, auf der einen Seite ist der Atlantik und auf der anderen Seite ist der Hudson River. Mhm. Und ich bin sozusagen noch ein Stück weiter westlich vom Hudson River. Ja, und wir haben hier gerade ein wenig mit der guten Sandy zu tun. Allerdings, das sind hier auch in den Nachrichten die großen Meldungen. Wie ist die Situation bei euch? Beschreib's mal. Ja, also bei uns jetzt ganz persönlich ist sie eigentlich relativ ruhig. Wir haben den großen Vorteil, dass wir in Jersey City in den sogenannten Heights sind, heißt das hier. Also das ist ein Bezirk, der eben auf Hügeln liegt. Mhm. Und dass die ganze Region, wo die Leute evakuiert werden, die werden zum Teil hierher evakuiert. Also wir sind in einem verhältnismäßig sicheren Bereich. Wir haben hier mit der Flut, die jetzt teilweise schon in Manhattan ordentlichen Schaden angerichtet hat, was hier zumindest in den Nachrichten gezeigt wird. Wo ist die Flut denn in Manhattan? Kann man das... Ja, das ist also zumindest von den Nachrichten, wir waren jetzt auch ja nicht mehr da, man kommt ja auch nicht mehr weg. Also man muss sich das so vorstellen, hier fährt kein Bus, kein Auto, kein Taxi, nichts anderes. Also es ist sogar verboten, damit zu fahren mittlerweile. Es ist ja überall der Notstand ausgerufen. Die Radio- und Fernsehstationen zeigen teilweise Leute, die halt, also irgendwelche Reporter, die dann eben im Battery Park, das ist ganz im Süden von Manhattan, das ist so südlich, ein Stück südlich von Wall Street, wer sich also ein bisschen in Manhattan auskennt, von da aus kann man die Firestarter zum Beispiel sehen und so. Das ist schon im Prinzip stark überflutet. Derzeit so, ich schätze mal, 30 Zentimeter Wasser oder so. Ja, hier in den Nachrichten konnte man sehen, dass die U-Bahn-Stationen auch alle verschlossen sind, vermutlich damit da kein Wasser reinfließt. Das heißt... Genau, die werden gerade komplett, die sind gestern schon komplett vernagelt worden und gestern Abend 7 Uhr fahren auch keine Busse mehr in ganz New York und zum Teil auch nicht mehr in Jersey City, wo wir jetzt sind. Es gibt eine kleine Stadt, die heißt Hoboken, die ist auch auf der Insel hier, wo Jersey City ist. Mhm. Die ist praktisch direkt auf gegenüber von New York, von New York City. Da kann man direkt die Skyline sehen. Und die ist komplett evakuiert worden. Da aber wurden das, relativ gut das heißt, Leute. Das heißt, in der Stadt in New York muss es doch sehr gespenstisch aussehen. Ja, das kann ich leider nicht so genau sagen, da ich nun selber nicht in New York bin. Aber die Bilder, die im Fernsehen gezeigt werden, hier im amerikanischen Fernsehen, das sieht so ein bisschen aus wie in einigen Kino-Hollywood-Filmen, wo die Leute durchlaufen, weil irgendein Ereignis da die ganzen Menschen hinterhin gerafft hat. So ähnlich muss das da sein. Nur zusätzlich noch Sturm und sehr, sehr, sehr starker Wind und Regen. Und Regen wahrscheinlich auch noch. Wie ist es denn mit der Stromversorgung? Also aktuell, auch das in den Nachrichten sind, die letzte Information, die ich hatte, waren etwa 500.000 Menschen in New Jersey, die keinen Strom haben. Wir hier selber haben Strom, wissen aber nicht, wie lang. Also es kann jeden Moment, kann sein, dass ich aus der Leitung rausfliege oder so, weil das Handynetz zusammenbricht oder die Stromversorgung auseinanderbricht. Bisher sind wir hier aber in der Ecke relativ sicher offensichtlich. Das Problem hier in Jersey City ist, dass die gesamte Stromversorgung oberirdisch läuft. Also hier sind hier sind praktisch Oberleitungen, also sind normalerweise nicht im Boden verlegt. Und wenn natürlich einer von diesen Masten einfach umfällt, dann sind eben ganze Häuserblöcke einfach mal weg. Das heißt, die Leute, sowohl in deiner Gegend, wo du jetzt wohnst, als auch in New York selbst, in New York City, sitzen in ihren Wohnungen in ihren Hochhäusern und harren der Dinge und hoffen, dass der Spuk bald vorbei ist. Also das ist natürlich... Ja, bis auf die Bereiche, wo sie evakuiert worden sind, die sind dann halt in Notunterkünften. Was sind denn die Vorhersagen? Wie lange glaubt man denn, dauert es, bis der Höhepunkt überschritten ist? Also, das ist unterschiedlich. Interessanterweise in Europa, wir gucken auf Spiegel Online und solche Geschichten, da ist es so, dass die sagen, naja, das meiste könnte sogar schon durch sein. Mhm. Hier in den USA sagen sie, in 1-2 Stunden kommt das erst, das Schlimmste. Um es mal klar und deutlich zu sagen, ich glaube, keiner weiß es eigentlich wirklich. Ja, denn also, das könnte ja bedeuten, wenn es noch sich noch viel länger hinzieht, dass es vielleicht auch zu Versorgungsengpässen kommt. Also das kann durchaus passieren. Wobei wir waren heute Vormittag so gegen 11 Uhr noch einkaufen. Muss man sich vorstellen, die meisten Geschäfte waren geschlossen. Nur die Lebensmittelläden hatten noch offen. Mhm. Wir hatten allerdings noch relativ viel da. Also es war nicht so. Interessant. Es gab keine keine Hamsterkäufe. Es gab jede Menge Hamsterkäufe. Aber in den USA, wenn die Amerikaner Hamsterkäufe machen, dann kaufen die halt mal so einen LKW voll. Ne? Und was wir als großen Party-Einkauf empfinden, das ist für die so ein Vormittag drin, so ungefähr. Das ist ja, die haben ja ein etwas anderes Einkaufsverhalten. Ja, aber die Supermärkte waren, glaube ich, darauf sehr gut vorbereitet. Also man hat schon gesehen, die haben ständig nachgelegt, aber offensichtlich war es so, dass die da sich sehr gut vorbereitet hatten, das muss man schon sagen. Also nach unserer Medienlage hier sieht es so aus, als würde der Wirbelsturm, also das Zentrum des Sturms, Richtung Philadelphia ziehen. Ja, es war so, dass sie gestern noch gesagt haben, dass das Zentrum des Sturms über New York sein würde oder sehr dicht über New York. Und jetzt ist es auch so, dass sie in amerikanischen Nachrichten auch sagen, das ist eher, verlagert sich eher oder hat sich eher in Richtung Philadelphia verlagert. Mhm, allerdings muss man dazu sagen, dass die Breite des Sturms, also die gesamte Auswirkung, also im Prinzip das gesamte Gebiet von New Jersey, das ja bis runter nach Atlantic City sich zieht, dann hoch bis Connecticut, also das sind irgendwie, weiß ich nicht, 1.500 Kilometer oder so. Das heißt, wenn man also jetzt nicht direkt im Zentrum des Sturms ist, heißt noch lange nicht, dass man nicht vom Sturm mitbekommt oder so. Ja, ich weiß kann nicht, man, ob das, kann man sagen, das Zentrum des Sturms noch so. Ja, kann man sagen, dass die größte Angst der Leute einmal in der Überflutung besteht oder vor der Überflutung besteht und vor dem Stromausfall? Denn die Häuser in diesen Regionen sind doch relativ stabil gebaut, oder? Also hier in Jersey City gibt es durchaus noch einige so traditionelle Holzhäuser, so wie sie auch in New Orleans zum Beispiel stehen, wo es ja verheerende Ausmaße gab, als es vor ein paar Jahren da diese Überschwemmungen gab. Mhm. Allerdings die meisten Häuser sind richtige Steinhäuser. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Amerikaner gar nicht so wahnsinnig ängstlich sind, was diesen Sturm anbelangt. Denn letztes Jahr gab es Irene auch um die Jahreszeit und da gab es also auch einen riesen Tohuwabohu und da ist gar nicht viel passiert. Mhm. Und jetzt ist es so, es wird halt evakuiert, sie kaufen ein bisschen ein und sie bereiten sich vor, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier eine Massenpanik ausgebrochen ist. Wobei das wahrscheinlich doch das wahnsinnige Top-Thema in den amerikanischen Medien ist, oder? Also wir haben hier irgendwie 250 Fernsehsender oder so und bis auf einige wenige bringen die alle nur Wetternachrichten den ganzen Tag, ja, und Informationen. Also das ist schon krass. Hast du etwas darüber in den amerikanischen Medien gehört? Wie ist das bei den Hochhäusern zum Beispiel in New York? Sind die Scheiben, ist das Glas so stabil, dass es einem solchen extremen Sturm standhalten kann? Also soweit ich weiß, ist es so, dass die davon ausgehen, dass es hält. Sie haben aber vorsorglich sehr, sehr viele Scheiben zusätzlich abgesichert mit so Klebeband, haben man einfach über die Scheiben so kreuzweise sozusagen da die Sachen rübergeklebt, um eine zusätzliche Stabilität zu haben. Ja. Aber einige haben das vielleicht gesehen. Es ist so, es gibt ein Hochhaus, das gebaut wird in Manhattan und da ist ein Kran dran und dieser Kran ist der guckt da sozusagen raus und der ist komplett abgebrochen. Im 90. Stock, das muss man sich mal vorstellen, ein Kran, ein Metallkran. Ja, und der hängt jetzt da sozusagen runter und man hat also vorsorglich das Gebäude und diverse andere Gebäude drumherum evakuiert, weil man nicht weiß, der hängt jetzt dann nur noch an irgendwelchen Seilen und ob das irgendwann abbricht und dann eben irgendwie, keine Ahnung, 100 Meter in die Tiefe wird. Und man weiß vor allen Dingen aufgrund des Windes ja auch gar nicht, wo das Ding dann einschlagen wird. Bleibt die Börse also zu morgen? Die Börse hat interessanterweise wohl heute und morgen zu, allerdings wohl nur die persönliche Anwesenheit Der automatische Handel über Computer geht wohl weiter. Also jetzt muss ich mal fragen, Marco, du erzählst das so perfekt, als wärst du ein Korrespondent einer großen Radio- oder Fernsehstation. Was machst du? Ich versuche sozusagen jetzt meine Karriere hier zu pushen. Nein, aber ich bin tatsächlich privat hier. Wir sind meine Freundin und ich sind auf einer Weltreise zurzeit, ein halbes Jahr. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle auch alle Twitterer grüßen, die immer ganz fleißig dabei sind, weil ich bin selber einer der aktiven Twitterer, nachts mit dir sozusagen immer deine Sendung hören und twittern, sogar auf der Weltreise. Ja, ach, und die Weltreise hält euch gerade zufällig fest in Philadelphia, in New Jersey. Ja. Das Lustige ist, wir waren vorher in der Karibik, in Mexiko, in Cancun in der Nähe, ja, wo natürlich Wirbelsturmsaison ist. Und wir haben immer geguckt, ob da irgendwas kommt, und es kam und kam nichts. Und jetzt sind wir nach New York geflogen und plötzlich sagten die, naja, es könnte ein bisschen windig werden die nächsten Tage. Mhm. Und und jetzt sind wir mittendrin im Sturm. Wenn alles gut geht, das hoffen wir natürlich für alle Beteiligten und für euch natürlich auch. Geht's dann hin weiter? Also was ist die nächste Etappe der Weltreise? Also wir wollten ein paar Tage in New York bleiben und dann ein bisschen die Ostküste, die Ostküstenstädte. Wir werden noch nach Washington fahren. Das wird ja auch nochmal interessant wegen der Wahl des amerikanischen Präsidenten sicherlich. Und dann ein bisschen nach oben, vielleicht noch nach Chicago, wenn wir es schaffen, und Boston. Und danach werden wir nach New York zurückkommen und dann werden wir uns wahrscheinlich New York noch mal ein bisschen intensiver angucken. Jetzt aktuell gibt's ja nicht. Mhm. Und dann fliegen wir nach Südamerika, nach Peru. Oh. Was meinst du, wie viele Leute jetzt neidisch sind und denken, wow, das ist ja ich cool. Ich hoffe, genügend. Bitte? Ich hoffe, genügend. Ja, ich glaube allerdings auch. Marco, toll, dass du angerufen hast und uns so einen Einblick direkt von vor Ort vermittelt hast. Ja, vielen Dank, dass ich mal mit dir sprechen durfte. Jetzt soll ich auch schön grüßen von meiner Freundin Claudia, die hier neben mir sitzt. Sehr gerne, Grüße zurück. Dankeschön. Ja. Also, alles gut, klar. Kommt gut durch und gute weitere Reise und tolle Eindrücke in den USA. Ja, tschüss. Und noch viel Spaß mit deiner Sendung. Vielen Dank für alles. Dankeschön, tschüss. Das hat er ja wirklich ganz toll gemacht. Also ich glaube, die Kollegen Korrespondenten hätten es auch gar nicht viel besser machen können. Hier ist Hardy. Hardy ist 44. Guten Morgen, Hardy. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hardy. Schön, bei dir mal durchzukommen. Schön, dass du da bist. Ja. Und was geht's denn bei dir? Ich rufe nochmal zu dem Thema an von der vergangenen Woche. Welches Thema? Arm und Steinreich war das. Ja. Ja. Ja, bei mir ist es nicht ganz so krass wie bei dem Kurt. Also das tat mir ja schon sehr, sehr leid. Also ich muss mal kurz unterbrechen, Hardy, wo du das Stichwort sagst, weil sehr, sehr, sehr viele Leute fragen sich und haben uns auch gefragt, was ist aus Kurt und Sebastian geworden? Der sehr reiche Sebastian wollte Kurt ja unterstützen, hat er hier gesagt, Sebastian unterstützt Kurt nicht. Das bedauern wir natürlich alle und man guckt nicht hinter die Menschen, aber so ist es und das muss man dann leider auch akzeptieren. Ich bin darüber auch sehr eigentlich entsetzt, muss ich sagen, aber es ist so, man muss es dann halt auch so. Es ist so, genau. Annehmen. Ja. So, jetzt aber zu dir. Bist du denn die Kategorie eher sehr arm, bettelarm? Ja, sehr arm. Wie kommt es? Wenn gar nichts mehr geht, muss ich auch betteln gehen ab und zu. Ja. Also ich bin auch schwer behindert und beziehe Hartz IV, ja, habe keine Angehörigen, niemanden mehr und darf nur noch 3 bis 4 Stunden am Tag arbeiten. Ja. Dadurch kriegt man natürlich nichts mehr und wenn gar nichts mehr geht, so 3 bis 5 Mal im Monat, dann setze ich mich 1,5 Stunden in die Fußgängerzone, nicht hier am Ort, das mache ich dann woanders. Mhm. Tja, da liegt dann eine Kopie von meinem Schwerbehindertenausweis und... Was ist das für ein Gefühl, wenn man da sitzt und betteln muss? Für die meisten ist das ja eine schlimme Vorstellung. Vor 8 Jahren, als ich damit begann, ist mir das sehr, sehr schwer gefallen, das muss ich auch sagen. Inzwischen sehe ich das so, es ist ehrlich verdientes Geld, das sind keine irgendwelchen Machenschaften oder so. Mhm. Einmal die Woche gehe ich auch zur Tafel. Und da muss ich dem Kurt auch recht gehen. Ich bin früher auch öfters Containern gegangen. Nur da ist jetzt wieder das Problem. Immer mehr Supermärkte schotten sich ab. Das heißt, das, da werden dann irgendwelche Pressmulden aufgestellt oder Sicherheitsdienst. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja. Sag mal, Hadi, wie ist denn das, wie, wenn du da einen Tag sitzt oder sagen wir mal 5-6 Stunden sitzt? Nein, ich mache es immer 1,5 Stunden. Ach so, nur 1,5 Stunden. Ja. Ach so, wie viel kommt dabei rum? Ich habe auch eine weite Fahrt. Wenn es schlecht läuft, ich hatte auch schon mal eine Nullrunde gehabt, aber im Schnitt so zwischen 4 bis 15 Euro können das sein. Und warum sitzt du nur 1,5 Stunden, wenn du schon da bist und dahin gefahren bist? Ja, das sind 100 Kilometer mit der Bahn hin und zurück und dadurch, durch den Ausweis habe ich ja die Freifahrt, sonst könnte ich das ja gar nicht machen. Ja, aber gerade dann würde man ja sagen, das lohnt sich ja gar nicht, für eine Stunde dahin zu fahren. Ja, schon, dadurch, dass ich eben die Freifahrt habe. Die Leute sind da auch sehr spendabel und nett, ist mir aufgefallen. Und je kälter es wird, ich war jetzt gestern wieder betteln, umso mehr Mitleid haben die Leute. Das spürt man. Aber nochmal die Frage, warum nur 1,5 Stunden? Ja, es hat sich so eingespielt, weil man kriegt dann auch irgendwann Rückenschmerzen und diese kalte Erde. Ich habe zwar immer ein Kissen mit und ein Radio, aber ja. Wie reagieren denn die Leute? Was sagen die, wenn du da sitzt und bettelst? Also manche fragen nach, die meisten sind aber still und geben mir nur das Geld. Und manche bieten mir sogar an, möchten sie denn was essen? So. Also dann wird mir schon mal eine Bratwurst gereicht oder ein Kaffee. Das ist ja nett. Ja. Da habe ich aber schon andere Sachen erlebt, andere Bettler, die Lebensmittel dann einfach wegwerfen oder ablehnen. Und ich finde, sowas geht überhaupt nicht. Hast du denn auch schon schlechte Erfahrungen gemacht? Dass du angepöbelt worden bist von Nein, Jugendliche haben vielleicht mal einen Scherz gemacht oder mir einen Cent reingeworfen. Aber ansonsten ist mir da noch nichts Schlimmeres. Also es drückt keiner mal so einen Spruch, hey, geh arbeiten, dann musst du nicht betteln. Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht, weil du den Schwerbehindertenausweis da auch liegen hast. Wahrscheinlich. Jetzt sag uns doch mal so mit allem drum und dran, was dir zusteht, auf was für eine Summe kommst du im Monat? Ich komme auf circa 800 Euro. Aber 350 Euro ist die Miete. Inzwischen bin ich schon bei 200 Euro mit den Energiekosten. Und das frisst einen auch immer mehr auf. Dann habe ich mir zum Beispiel gestern vom Geld, wollte ich mir Frikadellen holen im Supermarkt. So. Da ist mir aufgefallen, die sind schon wieder 10 Cent teurer. Die kosten jetzt 1,99. Für manche klingt das lächerlich, für mich ist das viel Geld. Nein, natürlich, wenn man wenig Geld hat, sind 10 Cent natürlich viel Geld. Das ist doch völlig klar, das summiert sich dann ja auch. Und du meinst nicht, ich meine das nicht provokativ. Ich frage es deshalb, weil ich schon auch einige Leute kenne, die in dem Bereich auch so finanziell liegen wie du. Da kommst du nicht ohne Betteln über die Runden? Ja, die Energie ist sehr teuer und dann habe ich ein Hobby, beziehungsweise ich möchte mich mal als Alkoholiker bezeichnen. Oh. Ich trinke am Tag 5 bis 8 Flaschen Bier und ich habe das mal hochgerechnet auf den Monat. Da kommt man sage und schreibe auf fast 100 Euro. So, da haben wir's. Selber nicht und gedacht. Wir wollen das nicht als Hobby bezeichnen, sondern als schwere Krankheit und schweres Laster. Ja. Und da jetzt ist mir das auch klar. Ich wollte es nicht so krass sagen. Eigentlich ist es schlimm, dass Leute wenig Geld verdienen. Aber mit 800 Euro eigentlich muss man nicht betteln. Man ist arm, aber man muss nicht betteln. Aber wenn du säufst, ist das natürlich klar. Wie lange säufst du schon? Ich sage bewusst saufen. Wie lange geht das schon so? Über 10 Jahre. Ich sag mal so, das ist mein einziges Hobby, was ich habe. Ich nehme keine Drogen und gar nichts. Und das gönne ich mir einfach noch. Und kann man sagen, dass das so für dich auch so ein bisschen die einzige Freude ist, die du hast? Nein, ich mache sehr gerne Fotos und repariere alte Radios und sowas. Das ist immer schon mein Hobby gewesen. Wenn ich gar kein Hobby hätte, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich eingehen. Aber dann hast du ja noch andere Hobbys, die auch sehr schön sind. Ja, schon. Aber du bist Alkoholiker, so kann man sagen. Kann man so sagen, ja. Hast du nicht Angst, du bist 44, dass du noch weiter absinkst in den Sumpf? Ich nehme keine harten Sachen. Also es bleibt wirklich beim Bier. Vielleicht mal ein Schnäpschen, aber ansonsten um Gottes Willen. Und wenn es mal so ist, dann ist es so. Denn ja. Wie lebst du? Hast du noch bekannte Freunde, ein soziales Umfeld? Ja, so 2, 3 gute Freunde habe ich noch. Dann gehe ich einmal die Woche zur Tafel. Auch da ergeben sich ja nette Gespräche, sage ich jetzt mal. Und dann wird bei uns angeboten, finde ich sehr, sehr schön, von der Kirche aus gibt es jeden Samstag ein kostenloses Mittagessen. Ah, sehr gut. Da gibt es dann einen Topf, Kaffee und Kuchen, kostenlos. Und da gehst du immer hin? Ja. regelmäßig. Das mache ich, ja. Wie bist du jetzt in die Situation überhaupt reingekommen? Du hast einen Schwerbehindertenausweis, da liegt eine Erkrankung vor. Was ist der Grund, warum bist du in die Lage gekommen? Ja, weil es immer schwieriger wurde. Ich habe früher auch Flohmärkte gemacht, dann hatte ich irgendwann kein Auto mehr. Dann habe ich Fernseher verkauft nebenbei. Ja, ist heute undenkbar. Die Leute wollen nur noch das Neueste vom Neuesten. Du hast immer nur gejobbt. Du hattest keinen richtig festen, gelernten Beruf. Doch, ich habe Bürokaufmann mal gelernt. Ach so. Ja. Und hast dich aber mit solchen Sachen, wie du gerade beschrieben hast, du durch die Welt durchgeschlagen? Ja, früher war es mehr Hobby. Und als ich dann arbeitslos wurde, habe ich, wie gesagt, Fernseher, Telefone, sowas. Mhm. Jetzt nochmal zu dem Schwerbehindertenausweis. Was genau steckt dahinter? Kreislauf ist hinüber, also massiver Bluthochdruck und der Rücken ist hinüber. Mhm. Ich habe den allerdings seit 29 Jahren. Ich denke mal, den würde man heute nicht mehr so leicht bekommen. Mhm. Ich kenne ältere Leute mit einem Gehwagen. Bei denen ist das mehrfach abgelehnt. Ja, ja, finde ich ganz traurig, sowas. Nun bist du ja erst 44, das ist ja noch kein Alter. Ja. Wie siehst du denn deine Zukunft? Ja, das wird so weitergehen, schätze ich. Wenn man nur noch 3 bis 4 Stunden arbeiten kann am Tag, wer nimmt einen dann noch? Ganz ehrlich. Mhm. Das hat das Gesundheitsamt festgestellt und tja. Wann hattest du deine letzte Beziehung? Das ist auch schon etliche Jahre her. Ich bin schwul und das ist auch schon etliche Jahre her. Fühlst du dich einsam? Ja, ab und zu ja. Hm. Besonders an Feiertagen oder wenn es einem nicht geht, dann ja. Ja, das geht natürlich sehr vielen Leuten so, die in der Situation leben. Ja, ich habe auch keine Angehörigen, sind alle tot, da ist niemand mehr da. Weißt du, Hadi, es ist ja noch ein großes Glück, dass du eine Wohnung hast, ein Haushalt ja, hast. Ja, auf jeden Fall, da bin ich auch stolz drauf. Die habe ich seit 24 Jahren, so. Gott sei Dank. Und also ich möchte nochmal auf den Alkohol zurückkommen, weil ich kann das, man kann das vielleicht irgendwie nachvollziehen, wenn man ziemlich unten hängt, dass man denkt, man zwitschert sich mal ein, das tut einem ganz gut. Aber das ist oberflächlich betrachtet so. Ich möchte dir von meiner Seite einfach nur noch mal so eine Aufforderung sagen, dass du da strenger mit dir sein musst. Weil wenn es schlimmer wird, du kennst ja die Karriere, in Anführungszeichen, die daraus erwachsen, wenn du komplett absagst im Alkohol, dann kannst du alles vergessen, dann stehst du irgendwann unter der Brücke. Und eigentlich müsste ein Ziel sein, dass du von dem Alkohol runterkommst. Das wär ein gutes Ziel für dich. A, hättest du mehr Kohle, B, hättest du auch ein besseres Selbstwertgefühl, weil du dich nicht gehen lässt in einer Sucht. Mhm. Ja, sage ich jetzt so zu dir. Ja. Ich komme auch manchmal mit 2, 3 Flaschen am Tag aus. Geht auch, aber naja. Da kannst du dir ab dann eher 5 bis 8. Kannst du dir ein lecker Stück Torte jeden Tag kaufen, wenn du. Ja, oder bin ich gar nicht. Ja, oder weiß ich was. Mhm. Also, das ist etwas, wo du absolut ein Auge drauf haben musst. Ich würde dir gerne noch eine Infoadresse an die Hand geben. In Sachen Alkohol. Könnte man machen. Okay. Sehr gerne. Dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an. Ich freue mich, dass du mich angerufen hast und wünsche dir von Herzen alles Gute, Hadi. Ja, und auch für das ganze Team wünsche ich dir auch. Sehr gerne. Ja. Danke, vielen, vielen Dank. Ich richte es aus. Und die Christina ruft dich gleich zurück. Du legst bitte auf. Danke. Tschüss, Hadi. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wen haben wir jetzt? Oliver, 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian, grüß dich. Oliver. Hallo. Ja. Um was geht's bei dir? Ich bin, ich bin in einer relativ verzwickten Lage. Und zwar, ich bin seit 2 Jahren mit einem Mädchen zusammen. Und ich bin, wie gesagt, 29, sie ist 26. Mhm. Und sie wohnt eine Dreiviertelstunde von mir entfernt. Und ich muss dazu sagen, sie ist Moslem und ich bin Deutscher. Ja. Es ist so, wie gesagt, wir haben uns kennengelernt und wir haben dann gesagt, okay, wir probieren es in einer Beziehung. Und das Problem nur bei ihr ist, dass sie ihrem Vater nie was gesagt hat. Also die Einzige, die was davon weiß, ist die Mutter und die Schwester. Mhm. Und wie gesagt, das Ganze geht jetzt seit 2 Jahren. Wir sehen uns immer wieder mal ist es einmal in 2 Wochen, Mal ist es vielleicht auch 2-3 Tage hintereinander an einem Wochenende. Warum sagt sie es dem Vater nicht? Weil das Problem ist, dass ich dann sofort zu ihr hinkommen müsste, also zu ihr nach Hause, und ich würde die ganze Familie kennenlernen. Mhm. Und dann was für nicht schlecht wäre. Bitte? Was ja nicht schlecht wäre. Ja klar, das die Sache ist halt nur die, ich wäre dann verlobt. Ach so. Wie, dann ist man gleich verlobt? So ist es halt, ja, dort in der Kultur, sag ich mal. Also das ist halt auch das. Würde der Vater denn überhaupt einen Deutschen als Verlobten akzeptieren? Das weiß ich nicht. Sie hat immer zu mir gesagt, dass ihre Eltern gesagt haben, du darfst dir den nehmen, den du auch liebst. Mhm. Und ich weiß es aber nicht, wie es dann im Endeffekt wäre, weil ich ja noch nie dort war. Mhm. Und wie gesagt, das Problem ist jetzt, es geht jetzt seit 2 Jahren und immer hin und her. Und wir haben jetzt halt beide gesagt, okay, es kann jetzt halt so nicht mehr weitergehen und ich muss mich entscheiden. Das Problem ist halt einfach nur, ich... Lass mich noch eine Frage fragen. Aus welchem Land kommen Sie bzw. Ihre Eltern? Aus dem Kosovo. Aus dem Kosovo. Ja, genau. Mhm. Und klingt sehr, sehr traditionell alles. Wie ist das denn in Sachen Sex? Gar nichts. Gar nichts? Nein, nein, gar nichts. Also sie ist Moslem, wie gesagt. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Seit 2 Jahren seid ihr zusammen und kein Sex? Nein, gar nicht. Gar nichts? Nein, ich habe damit aber auch ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt ein großes Problem damit. Das passt schon. Wie weit geht's denn? Ja. Kuscheln, küssen? Ja, und auch ein bisschen mehr natürlich. Aber wie gesagt, es ist noch nie zum Sex gekommen. Das will ich auch nicht, weil... sie sagt halt immer, ja, sie möchte sich für den Mann aufheben, der sie irgendwann heiratet. Und also sie ist eine Jungfrau. Genau. Hm? Mhm. Und ich möchte ihr natürlich auch nicht in dem Sinne da so wehtun, sag ich mal. Und wie weit geht's denn? Sag jetzt mal, wie weit geht's denn? Petting, geht das? Ja, doch. Das schon? Ja, genau. Das ist ja nun auch schon Ja, wir Sex. Halten uns natürlich zurück, aber... Ja gut, aber es ist ja schon... Deswegen, es ist halt schon mehr. Mhm. Und was jetzt halt mein eigentliches Problem oder meine Zwickmühle ist, wir haben jetzt, wie gesagt, entschieden, dass jetzt eine Entscheidung her muss. Mhm. Mein Problem ist halt einfach nur, ich wurde immer wieder auch, sage ich mal, unter Druck gesetzt, dass ich mich doch jetzt endlich entscheiden soll von ihrer Seite aus, ja. Weil der Druck natürlich auch von ihrer Familie an sie herangetragen wurde. Also von der Mutter und den Schwestern? Nee, vom Vater. Mutter, aber der Vater weiß doch gar nicht, dass du existierst. Ja, aber er will natürlich, dass sie so schnell wie möglich heiratet und... Achso, verstehe, damit sie endlich unter die Haube kommt mit 26. Genau, und deswegen. Und sie sagt halt immer, ja, nee, lass mich noch warten. Wenn der Richtige kommt, sage ich dir dann schon Bescheid. Ja. Und liebst du denn diese Frau sehr? Das ist jetzt halt das Problem. Ach so. Ich konnte in dieser Zeit jetzt noch nicht diese Liebe aufbauen, die meiner Meinung nach notwendig ist, um den nächsten Schritt zu machen und zu ihr zu gehen. Das heißt, du hast Schiss, wenn du da hingehst, dann bist du gefangen in den Entscheidungen, die dann auf dich zukommen. Dann musst du sie quasi heiraten im Klartext. Ich habe eher Schiss davor, dass ich sie in einem Jahr vielleicht noch mehr verletze, als ich es vielleicht jetzt tun würde. In einem Jahr noch mehr? Genau, wenn ich einfach sage... Ich habe nicht verstanden. In einem Jahr noch mehr? Wenn ich sie noch mehr verletzen würde in einem Jahr als wie jetzt, weil wenn ich in einem Jahr zu ihr sage, ich liebe dich immer noch nicht und wir sind verlobt und die Heirat soll irgendwann kommen. Warum bist du überhaupt 2 Jahre mit dieser Frau zusammen? Weil ich sie schon sehr mag und ich bin auch gerne mit ihr zusammen und... Okay, Entscheidung gefallen. Weil ich sie schon gern mag und du sagst nicht klar, dass ich sie liebe, dann kannst du natürlich nicht mit dieser Frau, dann kannst du nicht diese Frau dich mit ihr verloben. Das geht natürlich nicht. Ja, sie sagt halt immer nur jetzt, versucht zu kämpfen und die Liebe, die wird schon irgendwann kommen. Nein, wenn die seit 2 Jahren nicht gekommen ist, vergiss es. Was redest du dir da ein? Es fällt mir halt trotzdem schwer, dieses Mädchen irgendwo auch gehen zu lassen. Und deswegen bin ich jetzt halt so in der Zwickmühle. Ich habe jetzt auch vorhin, vor einer Dreiviertelstunde, habe ich noch mit ihr telefoniert und da war es eigentlich dann so, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt vorbei, aber 10 Minuten später haben wir wieder hin und her geschrieben. Dann hieß es von ihrer Seite aus, lass uns nochmal treffen, über alles reden. Aber du empfindest keine flammende Liebe für diese Frau? Nein. So, also, nein, das war so ein klares, schnelles Nein. Also ist doch die Sache völlig eindeutig. Was? Ja, bloß warum fällt es mir dann so schwer? Das ist sie wird ein netter Mensch sein, sonst hättest du dich nicht 2 Jahre mit ihr befasst. Weil ich meine, verliebt war ich ja auch, oder bin ich? Ja, und du magst sie, sagst du, das wischt man ja auch dann nicht sofort weg. Dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen schlechtes Gewissen, könnte ich mir vorstellen, dass du ihr Hoffnung gemacht hast und dass sie traurig ist und sie verletzt und das spielt ja alles zusammen. Ja klar, ich weiß natürlich, wenn ich jetzt zu ihr sage, okay, das ist jetzt vorbei, dann bricht für sie natürlich eine Welt zusammen, weil sie liebt mich schon. Ich vermute mal, für dich bricht die Welt dann nicht so sehr zusammen. Also nicht so wie bei ihr. Ja. Ja. Ah, Oliver. Ja, das ist schwierig. Nee, das ist nicht schwierig, das ist nur eine Frage, wie macht man jetzt diesen Schnitt der Trennung? Möglichst schnell, finde ich. Ja, natürlich. Also wenn es dazu kommen sollte, und es ist ja eigentlich auch der Gedanke da, das Ganze dann zu beenden, weil, wie gesagt, wenn halt keine Liebe dabei ist, das stimmt natürlich schon, dann bringt das natürlich auch nichts. Wenn du ihr das, hab aber so viel Arsch in der Hose und sag ihr das auch, dass da keine Liebe ist. Es ist ja so, ich habe ihr das ja schon öfters gesagt. Auch so, klar, da ist keine Liebe. Weil das ist ein Hammersatz, aber den musst du sagen. Ja. Den sagt man nicht gerne, weil man Angst hat, dem anderen weh zu tun. Aber den muss man in so einer Situation sagen, damit der andere genau weiß, woran er ist. Die wird natürlich, wahrscheinlich hat die sich doch all die Zeit eingebildet, dass du sie liebst, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist es so. Wie lang, gab es denn mal einen Moment oder eine kurze Zeit, wo du sie geliebt hast? Also Liebe würde ich jetzt nicht sagen. Es war immer dieses tolle Verliebtsein und wenn sie dann gekommen ist, dann hat man den Tag zusammen verbracht und dann war man irgendwo auch glücklich. Aber wie gesagt, diese Liebe, die war halt noch nie so da, wie wir sie jetzt kennen. Ich wundere mich total, dass das dann so lange gehalten hat, wo es nicht einmal so diese starke sexuelle Komponente gibt, weil die eben auch nicht ausgelebt werden kann. Ja, aber ich habe mich dann irgendwie auch natürlich damit abgefunden und es war dann auch kein Problem mehr für mich. Ich kenne es eigentlich auch normalerweise anders, aber... Nur habt ihr euch ja nicht so oft gesehen. Hattest du nebenher noch was anderes laufen mit Nein, nein, überhaupt nicht, gar nicht. Keine sexuelle Sache auch? Nein. Gar nichts? Mhm. Ja, Oliver, da musst du jetzt durch. Das ist keine schöne Sache. Deswegen habe ich ja jetzt auch mal angerufen, weil ich wollte natürlich auch mal eine neutrale Meinung hören, weil es wird ja auch von vielen Seiten eingeredet, mach dies, mach das. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal bei dir, was du dazu sagst. Ja, ja, ich habe dir jetzt meine Meinung klar gesagt. Ja, danke schön auf jeden Fall. Sehr gerne, Oliver. Dann gutes Gelingen, was du dann jetzt auch bald dann tun wirst. Ja, ich werde mich nochmal hinsetzen und aber... Wie du schon meintest, es bringt dann eigentlich nichts mehr. Und jetzt muss ich ihr das halt so verklickern, dass... Es ist ehrlicher und es ist gerade, wenn du es jetzt so löst, das Problem. Ja, klar. Ja. Viel Erfolg und alles Gute, Oliver. Ja, danke, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Danke, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, 1 Uhr 32, 33 haben wir. Ich möchte euch jetzt mein Thema oder unser Thema diese Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Verrat. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon Opfer eines Verrates waren. Also deren Lebensgeheimnis zum Beispiel von irgendjemandem ausgeplaudert und veröffentlicht wurde. Oder deren Vertrauen aufs Schlimmste missbraucht wurde. Oder die von jemandem angeschwärzt wurden. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, ich möchte natürlich auch sehr gerne mit Verrätern sprechen. Wie denkt ihr heute darüber, dass ihr jemanden verraten habt, im weitesten Sinn des Wortes? Habt ihr schlechtes Gewissen oder sagt ihr, das war auch ein Akt der Rache, das musste einfach sein? Und das ist richtig und da stehe ich zu. Also Verrat, das ist das Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne anmelden per Mail domian@wdr.de oder gerne auch dann per Telefon vor der Sendung und während der Sendung. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Ich freue mich auf Frank und Frank ist 44. Hallo Frank. Hallo. Hallo Frank. Domian. Ja, Frank. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Das geht bei mir eindeutig, da ich vor einigen Jahren habe ich mir mit einem Bolzenschussgerät das Ding in den Kopf geschossen. Mit einem Bolzenschussgerät? Das ja. Hast du dir in den Kopf geschossen? Ja. Ich kenne diese Bolzenschussgeräte zum Schlachten von Tieren. Ja, ja. Sowas hast du dir in den Kopf geschossen? Ja. Und wir beide reden noch, du lebst noch. Ja, das kann ich dir so erklären, dass ich gelegen habe, zu Hause in der Storgata. Ich komme aus Schweden, aus Småland. Wie schön. Ruf ich dich an. Also du rufst jetzt aus Schweden an? Ja. Bist du ein Schwede? Ja. Ich bin ein Deutscher. Ein Deutscher? Ja. Aber du sprichst so ein bisschen, du hast Schwierigkeiten beim Sprechen. Hängt das mit dem Unfall mit dem Unfall zusammen? Ja. Ah. Also wie kam es zu diesem Unfall? Und das war dadurch, dass ich Alkoholiker war. Und dann habe ich meine Arbeit verloren. Mhm. Oh. Ja, und dann war das, wolltest du dir das Leben nehmen? Nee, ja. Bitte? Ja, ich wollte mir das Leben nehmen. Ja, mit diesem Bolzenschussgerät. Ja. Wo hast du das Bolzenschussgerät angesetzt? Ja, im Kopf. Zwischen den Augen habe ich direkt. Ich höre gerade von meiner Regie, Peter, dass wir ein Foto haben. Ah, ja. Was ist das für ein Röntgen. Ah, das ist eine Röntgenaufnahme von deinem Kopf. Was sehen wir da? Das ist du, den Einschuss. Den Einschuss? Den Nagel. Also dieses Bolzenschussgerät schießt einen Nagel raus. Ja. Und dieser Nagel ist noch in deinem Kopf? Oder war damals? Nee. Der ist rausoperiert. Der Wolfgang Antepol, der hat mir den Nagel da rausoperiert. Ein Arzt. Das ist ja unglaublich. Ja. Also man sieht wirklich jetzt, ich erkläre es mir eben für die Radiohörer, wir sehen hier ein Röntgenbild und man sieht einen richtig wie ein Bolzen, sieht das aus, ein Nagelbolzen, der mitten im Gehirn steckt. Das ist ja unfassbar. Ich wundere mich, dass dieses Teil nicht hinten aus deinem Schädel wieder ausgetreten ist. Ja. Ist das ein Wunder, dass du es überlebt hast? Ja, das ist ein Wunder der Technik. Wann genau ist das passiert? Vor 7 Jahren. Wie lange hast du da im Krankenhaus gelegen? Ein halbes Jahr. Welche Schäden oder welche Nachfolgeschäden hast du? Das ist meine ganze rechte Seite ist gelähmt. Die rechte Seite ist gelähmt, mit dem Sprechen, das klappt nicht perfekt. Ja. Mhm. Wie war denn das für dich, als du da irgendwann aus dem Koma aufgewacht bist und bemerkt hast, dass du lebst? Ja, ganz langsam habe ich das erfahren, dadurch, dass ich noch so schlecht sprechen konnte. Hast du dich geärgert, dass du lebst? Nee, du hast dich gefreut. Ja. Mhm. Und jetzt freue ich mich immer noch. Ja. Dass das Ding. Wie denkst du denn heute über die Sache, dass du das gemacht hast? Es ist total bekloppt. Mhm. Es wird eine Nagel im Kopf. Das heißt, dieser Nagel, ich muss da nochmal zurückkommen drauf, der ist in eine Region des Gehirns geschossen, die nicht so ganz wichtig war, nicht so ganz wichtig. Es ist auch so, dass ich da Sprachschwierigkeiten mit einem Logopäden hatte. Mhm. Und da musste ich doch jeden Tag ein bisschen lernen. Mhm. Jetzt sind 7 Jahre vergangen. Hat man da auch noch Kopfschmerzen? Nein. Nee, das nicht mehr. Mhm. Was machst du jetzt in Schweden? Jetzt will ich Rente in Schweden. Was machst du? Rente kriegst du? Ja. Ja. Hm. Du würdest im Nachhinein sagen, dass das eine Dummheit war. Dass es so vollkommen bekloppt war. Wie kam denn überhaupt die Idee, das ist ja auch sehr martialisch, sich mit so einem Ding töten zu wollen? weiß ich auch nicht. Wie bist du überhaupt daran gekommen? Ich bin irgendwie durch Alkohol gekommen. Wie bist du überhaupt an dieses Gerät gekommen, an diesen Bolzenschussapparat? Das war so, das hatte ich doch so gehabt. Hast du so gehabt? Ja. Was hast du denn früher so beruflich gemacht? Das war ich Tischler in Rostock, in der Firma, kann ich das sagen? In der Firma Rudit. Ja, ja. In Rostock? Ja. Ah ja. Da war ich Vorarbeiter von einer Tischlerfirma. Kannst du mir denn, du hast es am Anfang ja schon ein bisschen gesagt, aber doch nochmal ein bisschen klarer sagen, warum du nicht mehr leben wolltest? Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Wie? Das war, weißt du das wegen des Unfalls nicht mehr? Ist das so? Naja, das wollte man. Würde ich mich entschlagen, wenn ich das doch mal machen würde. Nee, das ist mir klar. Du kannst dich nicht mehr so ganz richtig an die Gründe erinnern. Ja, das ist zwar so, dass ich meine Arbeit verloren habe und dann kannte ich auch keine in Schweden. Mhm. Na. Warum, wenn ich das noch fragen darf, ich glaube, das strengt dich ein bisschen anders reden, kann das sein? Ja. Ja, vielleicht noch eine Frage. Wieso hat es dich denn nach Schweden gezogen? Ach, das war gut, habe ich dir gedacht. Einfach so, weil du es mochtest, Schweden. Ja. Ja. Ich mag Schweden auch sehr gerne. Ist ein tolles Land. Ja. Ja. Mein Lieber, ich glaube, ich erlöse dich mal. Das ist schon ein schwieriges Gespräch. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich freue mich, dass du lebst. Ja, ich freue mich auch. Ja, und ich freue mich, dass es dir den Umständen entsprechend doch dann gut geht und dass du das überlebt hast. Das ist... Das ist sehr gut. So, und jetzt schöne Grüße nach Schweden. Liegt denn schon Schnee bei euch? Nee. Noch nicht. Nicht, aber bald. Bald, es ist schon kalt bei euch. Ja. Ja, bei uns war es ja jetzt auch kalt. Lieber Frank, schöne Grüße nach Schweden und toll, dass du angerufen hast. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, tschüss. Tschüss, tschüss. Heute sind wir aber international. New Jersey, New York, Schweden. Was kommt jetzt? Dennis kommt jetzt. 25, guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Dennis. Aus welchem Land? Deutschland. Gladbeck. Ah, sehr gut. Ja, auch nicht schlecht. Ich habe ein folgendes Problem. Ich bin seit 2007 HIV-positiv. Ja. Allerdings war es meine Schuld, weil ich habe vorhin, also habe ich mich nicht geschützt. Boah, ich werde wahnsinnig. Ich hatte am Freitag auch schon, oder am Donnerstag war hier ein Typ, der sich nicht geschützt hat. Ihr seid schwul, ihr wisst doch, was los ist. Das Problem ist, seitdem ich seit 2007 halt das Ergebnis bekommen habe, dass ich positiv bin. Du warst ja noch nicht jung. Habe ich durch einen Internetchat, einen Bekannten, eine Seite kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll oder nicht. Nee, musst du ja nicht sagen. Also es ist eine Seite, wo sich auch überwiegend Schwule treffen. Ja. Und dort verabredet man sich auf für Privatpartys. Ja. Die finden dann meistens in Köln oder Berlin statt. Ja. Und ja, da wird dann ungeschützt Geschlechtsverkehr betrieben. Achso, das sind Partys, wo der Sinn des Ganzen darin besteht, dass man ungeschützt Sex hat. Dort wird ungeschützt Sex betrieben. Schwule Partys. Schwulen Partys. Finde ich unfassbar scheiße. Finde ich unfassbar. Ja, unfassbar. Das Problem ist, was mich auch jetzt daran gebracht hat, dass ich jetzt anrufe, ist, ich habe heute eine Anzeige auch wieder gelesen von einem jüngeren Mann, 20 Jahre alt, nicht positiv und hat geschrieben, dass er mehrere Männer sucht, die ihn besamen würden. Das ist also ausgedrückt, die ihn posen würden wollen. Also er möchte gepostet werden von HIV-positiven Männern. Unfassbar. Und er ist HIV-negativ. Er ist HIV-negativ, genau. Und er sucht Männer auf solche Partys, die ihn posen würden, die also positiv sind. Posen und, nennt man das? Ja, posen, also die ihn anstecken würden. Dadurch würde er den Kick kriegen. Wir haben, ich habe das, ja? Ja, ja, ich glaube, wir haben in dieser Sendung auch schon davon gehört. Ich suche gerade nach dem Namen. Wie nennt man diese Partys? Baerbeck-Partys. Ja, genau, ganz genau. Ja. Das sind Baerbeck-Partys, die oft halt in Köln oder Berlin stattfinden. Das Problem ist, ich bin auch regelmäßig auf diese Partys hingegangen. Wie viele Leute kommen da so hin? 10 bis 15 Leute, wie je nachdem. Wie ist das Alter? Der Altersdurchschnitt? Das Alter ist immer unterschiedlich. Es kommt immer drauf an. Jünger, älter, also quer durch den Garten gemischt. Ja, wie gesagt, ich bin auch ständig hingegangen früher. Sind da Drogen auch mit im Spiel? Ja, das ist auch das Problem, warum ich angerufen habe. Mhm. Ich bin auf diese Party regelmäßig hingegangen und dann bin ich an eine Droge geraten, die nennt sich GBL. Mhm. GBL ist eine Droge, die man, das ist quasi ein Graffiti-Entferner, den man nicht so einfach bekommt in Deutschland, sondern die meisten beziehen den über aus Holland. Mhm. Ich sag's nochmal, ein Graffiti-Entferner, ne? Genau, das ist ein Graffiti-Entferner. Da kann man sich schon vorstellen, was das ist. Ja, dieser Graffiti-Entferner verdünnen die dann mit Cola und dieser hat dann die Wirkung wie Ecstasy. Das trinken die dann? Das trinken die dann, das ist quasi eine günstige Droge und eine Sexdroge, die schneller zum Kick verhilft, also wo man auch abhängig wird. Das heißt, du hast die auch genommen? Ich habe die auch genommen und ich nehme die jetzt regelmäßig beim Sex. Ich kann mir ohne Sex also ohne diese Droge keinen Sex mehr vorstellen. Du nimmst also, die immer noch? Ich nehme die immer noch. Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Du bist HIV-positiv. Du hast also schon eine schwere Grunderkrankung. Ja, das ist das Problem. So, und dann nimmst du eine Droge, die ein Chemieprodukt ist zur Entfernung von Lacken und oder was weiß ich, von Farben. Genau, Lacken und Farben. Da kannst du ja an allen fünf Fingern abzählen, dass dir das Gehirn weggepustet wird auf Dauer oder deine inneren Organe kaputt gehen. Das ist das Problem und also ich habe bis jetzt keine Dates mehr gehabt oder Sextreffen halt, wo ich das nicht mehr genommen habe. Es ist wie eine Sucht, dass ich es nur noch also brauche. Moment, ich muss mal fragen. 2007 gab es die Nachricht, du bist HIV-positiv. Ne? Genau, so, 2007, genau. Hast du es dir bei einer solchen Party geholt? Bist du denn danach wieder auf solche Partys gegangen? Auf diese Partys habe ich kennengelernt, auch durch einen anderen Chat. Angesteckt mit HIV habe ich mich bei einem normalen Date, also normales Treffen mit jemand, also nicht auf einer Baerbock-Party, habe aber durch sämtliche User davon gehört, von dieser Baerbock-Seite. Und habe mich dann dort angemeldet und dann kommt man da ziemlich schnell mit Leuten in Kontakt und man wird auch eingeladen, also wenn man ziemlich neu auf diese Seite schreiben auch viele einen an. Okay, die Frage war, ob du nachdem du HIV-positiv bist, auch auf diese Partys gehst. Ja. Also du gehst dahin, die Leute wissen, dass du HIV-positiv bist, du hast ungeschützten Geschlechtsverkehr. Nach wie vor. Der Sex ist auch, also für mich ist der Sex seitdem sag mal, viel besser geworden. Allerdings, Dennis, ich bin gerade ganz sprachlos, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, auszuklinken. Einmal, was du dir antust. Einmal die moralische Verantwortung, überhaupt bei so einer Scheiße mitzumachen. Mhm. Wo andere Leute, gut, die sind natürlich sehr schuld, dass sie hingehen, aber trotzdem, man unterstützt es ja auch, indem man da mitgeht. Und Mensch, du bist ein junger Kerl von 25. Willst du in 5 Jahren in der Kiste liegen? So sieht's aus. Ja, deswegen rufe ich halt an, weil ich das Problem habe und ich werde damit halt nicht mehr fertig. Das ist halt das Problem. Ich kriege es nicht mehr auf die Reihe, mich mit irgendwelchen Leuten, wenn es denn zum Sex kommt, zu treffen, ohne diese Droge zu nehmen. Es ist alles orientiert an der Droge. Das ist abhängig. Wie oft nimmst du das Zeug denn? In der Woche nehme ich es täglich 3-mal. Hm. Es kann auch schon mal sein, dass ich es durchaus 7 Tage die Woche nehme. Du weißt auch, dass wenn ein HIV-Positiver ungeschützten Sex mit einem anderen HIV-Positiven hat, das zur Verschlimmerung des eigenen Krankheitsbildes beitragen kann. Weißt du das? Das wusste ich nicht, weil das Problem war immer, man sagte mir, ja, wenn du mit jemand Sex hast, ungeschützt, der auch positiv wäre und wenn ihr beide schon auf Tabletten eingestellt seid, dann und ihr seid unter die Nachweisgrenze, würde nichts passieren. Allerdings ist das völliger Quatsch. Ja. Hast du dich denn, nachdem du HIV-positiv warst, zumindest mal gut informiert bei den AIDS-Hilfen, bei einer AIDS-Hilfe? Hast du Kontakt mit denen gehabt? Noch gar nicht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich Tabletten einnehmen, dass ich die auch unregelmäßig nehme. Was ist mit dir los? Willst du sterben? Nein. Doch, du willst sterben. Wer sich so verhält, will sterben. Oder ist entsetzlich blöd. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja, das Problem ist halt, durch diese Droge und die Arbeitslosigkeit bin ich so dieser Droge verfallen und auch sexsüchtig geworden, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Wollte ich gerade fragen, was du so machst, weil du bist arbeitslos. Also ich bin berentet. Warum? Aufgrund dieser HIV-Erkrankung. Was hast du? Hast du mal irgendwann einen Beruf? Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht im System Gastronomie. Ja. Bin berentet, habe bis vor kurzem noch Zeitung ausgetragen. Habe das ein Jahr gemacht, habe das gekündigt, habe das nicht mehr ausgehalten und ich habe das auch nicht mehr geschafft, geregelt nachzugehen, weil ich halt diese Drogen verfallen bin. Dann habe ich nicht mehr richtig ausgetragen und das. Ja. Wo kriegst du die denn eigentlich her? Diese Drogen? Ja. Das sind Drogen, die man sich übers Internet bestellen kann. Ach so, immer übers Internet. Ja, das Problem ist, das sind Reinigungsmittel. Eigentlich kriegt man sie in Deutschland kriegt man sie eigentlich überhaupt nicht. Das Problem ist, in Holland kriegt man sie. Okay, wir müssen gar nicht weiter Werbung für machen, für den Dreck. Genau, Scheiß, genau. Das ist mal das für den Dreck. Das heißt, das kostet auch nicht viel, das Zeug. Es kostet 0,5 Liter, es kostet 50 Euro. Ja. Da kommt man einen Monat mit aus. Mensch, Dennis, weißt du, ich sehe für dich nur eine einzige Möglichkeit, wenn du sagst, dass du nicht sterben willst. Und du wirst sterben, in absehbarer Zeit, wenn du so weitermachst. Dann sehe ich für dich nur die Möglichkeit, dass du radikal in eine Klinik gehst. Ja. Wärst du denn dazu bereit, sowas zu machen? Ja. Ja? Weil sonst, ja, ich sehe sonst auch nicht mehr, also ich weiß auch sonst nicht mehr weiter. Und eine psychologische Betreuung am besten, mit jemandem, den ich sprechen kann, mal darüber. Genau, ganz genau. Sonst weiß es eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist so schlimm und so weit fortgeschritten, dass du wirklich in eine Klinik, eine geschlossene Klinik musst, also in eine Klinik musst, wo man sich auch mit dieser speziellen Sucht auskennt. Das ist ja, das können, wissen ja wahrscheinlich gar nicht so viele, dass es das gibt und so viele Ärzte auch gar nicht. Ja, es gab mal den Fall in Köln, da sind zwei dran verstorben. Ja gut, richtige Fachleute, Suchtfachleute werden das kennen und können. Ja, Dennis, wir werden dir jetzt mal eine gute Beratung geben im Hintergrund, welche Klinik für dich interessant wäre und wie du es anstellst. Ich möchte wirklich an dich appellieren, das zu tun auch. Vielleicht hast du jetzt noch eine Chance, die Notbremse zu ziehen. Nicht vielleicht, du hast die Chance, jetzt die Notbremse zu ziehen. Ja. Vielleicht ist es ein Wink des Schicksals, dass du jetzt wach geworden bist. Ja, diese Momente kommen halt auch dann immer Ende des Monats, halt wenn man knapp bei Kasse ist und sich das Mittel nicht finanzieren kann, dann fällt man halt wieder in diesen Sumpf. Dann denkt man wieder drüber nach und dann denkt man, scheiße, ich muss aus diesen Drogen raus. Weil irgendwann muss man immer mehr haben und dann kommt immer mehr dieser Kick, dieser Ecstasy. Das alte Lied mit Drogen. Alternativdroge. Muss man eigentlich bei dieser Droge auch immer mehr nehmen, um den Kick zu kriegen? Der Kick erfolgt meistens mit der GBL-Droge, meistens verharmlosen das viele. Es geht dann immer weiter mit Tina, das ist eine noch stärkere Droge. Also eine Steigerung muss dann sein. Eine Steigerung und wie gesagt, es macht unwahrscheinlich schnell abhängig. Es ist zwar, Wir haben, glaube ich, verstanden, was von Drama das ist und was dahinter steckt. Dennis, jetzt bitte ich dich aufzulegen, du wirst von Christina zurückgerufen. Dankeschön. Ich wünsche dir wirklich alles Gute und ein gutes Durchhaltevermögen, das jetzt auch dann zu tun. Und Willenskraft wünsche ich dir. Ja, dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Stefan 59 wollte ich schon sagen. Entschuldigung, Stefan 29. Hallo Stefan. Genau, hallo Domian. Stefan 29, und was geht's bei dir? Und zwar rufe ich an, weil ich ein recht außergewöhnliches Hobby habe. Ich bin eigentlich damit beschäftigt, seit 11 Jahren kreuz und quer durch die Welt zu fliegen. Jetzt nicht, um gewisse Länder zu sehen oder Sehenswürdigkeiten mir anzuschauen, sondern wirklich nur des Fliegens wegen. Und versuche da verschiedene Flugzeugtypen abzufliegen, verschiedene Fluggesellschaften, möglichst viele Flughäfen, ich sag mal, in Anführungsstrichen zu sammeln. Und ja, das ist mein Hobby und damit bin ich eigentlich... Gleich, was ist der erste Gedanke, der mir kommt? Der erste Gedanke, der mir kommt, ist, ja. Mensch, das ist doch wahnsinnig teuer. Ist es teuer? Nee, gar nicht. Also es ist natürlich, ich sag mal, kostet es natürlich ein bisschen mehr als sonstige Hobbys. Aber es ist nicht so teuer, wie man es annimmt. Also ich nehme viele Angebote in Anspruch von den Fluggesellschaften. Ich benutze meine Bonusmeilen, die ich nebenbei sammle. Mhm. Klar, du hast ja auch wahnsinnig viele Bonusmeilen dann nach einer gewissen Zeit. Genau. Dann wohne ich auf einer 18 Quadratmeter Wohnung, weil ich eigentlich wirklich fast nur unterwegs bin. Ich habe also keine Miete. Ich habe ja eigentlich sehr wenig Nebenausgaben und dazu im Büro verdiene ich noch ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Und dann. Also du gehst schon einem normalen Beruf nach? Genau. Ja, was machst du? Ich bin im Einzelhandel, habe da eine Führungsposition, nicht eine ganz hohe, aber... Aber dann bleibt ja auch gar nicht so viel Zeit zum Fliegen. Also ich kann es natürlich nicht das jetzt kontinuierlich ausleben, sondern ich nehme meine Wochenenden, mir stehen zwei Wochenenden zu, die ich frei habe, also jeder zweite Samstag steht mir frei zu, den nehme ich mir auch. Und da fliege ich halt zum Beispiel von Samstag bis Sonntag und am Sonntag halt wieder zurück. Oder dann eben, wenn ich dann meinen Urlaub in Anspruch nehme, dann halt dann richtig. Länger. Vom ersten bis zum letzten Tag. Wie lange machst du das jetzt schon? Jetzt sind 11 Jahre. 11 Jahre schon? 11 Jahre? Genau. Wie viel 1000 Kilometer bist du schon geflogen? Kann ich nicht sagen. Was sind denn die Highlights? Ich habe alles. Wo du schon warst. Die Highlights. Wenn du die Kilometer schon so nicht nennen kannst, und was sind die Highlights, wo du warst? Das Problem ist eben, ich war zum Beispiel wie in Dubai, was ja von vielen ein Traum ist, aber das Problem ist halt wieder daran, ich fliege da nicht hin, um mit Dubai anzuschauen, sondern ich fliege da hin und fliege einen Tag später wieder zurück. Ich kann höchstens von Highlights erzählen, die ich halt in der Luftfahrt beim Fliegen selber erlebt habe. Also jetzt Städte-Highlights in dem Sinn. Nee, ist mir schon klar. Du gehst gar nicht raus aus dem Flughafen. Du fliegst da hin und genau. Wie lange bleibst du denn dann, über wie viele Stunden bleibst du denn dann in Peking, wenn du jetzt nach Peking fliegst zum Beispiel? Machen wir so, wenn ich in Europa unterwegs bin, maximal 2 Tage, also es geht am nächsten Tag wieder zurück. Und wenn ich jetzt Langstreckenflüge habe, wie zum Beispiel in die USA, da bin ich dann 3 Tage, damit ich nicht ganz wirr im Kopf werde, dass ich mich ein bisschen ausruhen kann und dann geht es wieder zurück. Mhm. Das heißt, du warst überall auf der Welt, warst du irgendwie schon, aber du warst nirgendwo vor Ort. Kann man so sagen. Nur an den wichtigsten. London, New York, wenn man da mal war, da ist man schon mal 4-5 Tage geblieben. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal in Madrid war, dann eher nicht. Also da hatte ich nicht zu sagen. Mir steht das Fliegen mehr im Vordergrund. Bist du schon mal A380 geflogen? Noch nicht, nein, noch nicht. Das ist halt, ich habe halt, muss ich noch dazu sagen, ich habe 2011 meine Freundin, meine momentane Freundin und zukünftige Frau kennengelernt. Durch mein Hobby, die habe ich im Flugzeug kennengelernt. Ist das eine Stewardess? Seitdem ich die habe, keine Stewardess, nein, war als Passagier unterwegs. Ah. Hat eine Reihe vor mir gesessen und ich betreibe das Hobby zwar noch, aber nicht mehr in den Ausmaßen. Ach so. Und von daher auf dem A380 zu kommen, ist er momentan auch nicht so sehr einfach, weil er noch nicht bei so vielen Fluggesellschaften in Betrieb ist. Und wie viel Geld hast du denn in diesen 11 Jahren schon ausgegeben? Also es müssten um 60.000, 70.000 Euro auf jeden Wahnsinn, Fall sein. Wahnsinn, das. Und du warst natürlich in den 11 Jahren wirst du überall auf der Welt in Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Städten schon gelandet sein. Ja, es gibt ein paar Regionen, die komplett unabgedeckt sind. Aber die wichtigsten, die eigentlich so, sag ich mal, der Normalbürger kennt, da war ich schon. Ja. Warum macht man das? Kann ich nicht sagen. Ich bin damals 1996 das erste Mal geflogen mit meinen Eltern in Urlaub und das hat mich ab dem Tag an gepackt. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, später mit 17 meine Ausbildung zu beginnen und dann Geld zu verdienen, habe ich mir gedacht, jetzt. Aber Stichwort Ausbildung, dann wäre ich an deiner Stelle, hätte ich alles daran gesetzt, Pilot zu werden. Nee, das ist mir zu große Verantwortung, ehrlich gesagt. Also ich meine, großes Risiko meide ich, deswegen, ich würde auch gerne beruflich ein bisschen höher, aber ich meide das Risiko, ich will einer gewissen Beständigkeit sein. Wie kurios. Sag mir noch, die Sendung ist gleich vorbei, noch was zu deiner Freundin. Ich stelle mir vor, du sitzt dann so brav in deinem Flugzeug und freust dich, dass du mal wieder fliegst. Und wie hast du denn die Freundin da kennengelernt im Flugzeug? Sie saß eine Reihe vor mir, ich habe die da kennengelernt, wir sind ins Gespräch gekommen, es ist eine Fernbeziehung draus entstanden und nach 2-3 Monaten ist man zusammengezogen und wir wollen demnächst heiraten. Aber die muss doch zu dir gesagt haben, Mensch, du bist ja völlig, völlig schräg. Nee, sie ist absolut begeistert und das ist genau das, was mich an der Frau reizt, weil sie nimmt das so, wie es ist. Ist sie denn auch schon mal mit dir mitgeflogen? Ja, nicht immer, aber hin und wieder kommt sie mit, ja. Das ist ja völlig, völlig verrückt. Und das ist halt das, was ich sage, deswegen, das ist, weiß nicht, gutes Schicksal irgendwie. Ich wollte nämlich vorhin, bevor du das mit der Freundin erzählt hast, wollte ich schon sagen, du kriegst nie eine Frau, wenn du sowas machst. Das habe ich auch gedacht und das haben meine Eltern auch gedacht. Aber die haben alle falsch gelegen. Es hat jeder zu mir gesagt, ich werde nie eine Frau kriegen. Aber du hast eine bekommen und wo hast du sie kennengelernt? Natürlich im Flugzeug. Es ist keine Stewardess, genau. Aber es ist eine Passagierin gewesen. Mensch, die Uhr zeigt, ich muss Schluss machen. Lieber Stefan, schön, dass du angerufen hast und uns von dir erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ciao. Was es alles gibt in der Technik. Heute Nacht, Steffi Trossen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht. Bis dann.